sterben jeden Tag, ob Libyen, Japan oder Irak. Sie werden geopfert, erschossen oder richten sich selbst. Alles für den Kampf um eine bessere Welt. Ein 30-jähriger Taliban legt den Sprengstoff an, geht in die Straßenbahn, schreit die Leute an und dann. Was soll das ändern, außer dass Hunderte leiden und die Politiker weiter hart bleiben? Neue Truppen werden formiert, in den Irak geschickt, in einen Krieg, wo es keine Hoffnung mehr gibt. 19 Jahre erst von der Grundausbildung weg, jetzt an der Front, willkommen im Dreck. Sein erster Einsatz im haben wir geschützt. Man zeigt ihm schnell, wie man das Ding benutzt. Sie sagen ihm, die Straßen sind leer, wenige Leute, fast kein Verkehr. 4 Leute machen sich auf den Weg in einer Mission, in der es um gar nichts geht. Sie geraten unter Beschuss, es ist zu spät. Sie schießen natürlich sofort zurück. Noch keiner getroffen, sie hatten Glück. Es kommen noch mehr mit ihren AKs. Es wird weiter gefeuert, sie fallen ins Gras. Hinter ihnen aus einem mehrstöckigen Haus schaut plötzlich wer mit einer Panzerschreck raus. Ein Knall, Rauch, Geschrei und ein. Der Hammel fliegt in die Luft. Ihre 4 Flanken trägt man nun zu Grabe. Man betet für sie, dass sich Gott erbarme. Die Salutschüsse gehen in den Himmel. Ich hoffe, die 4 werden ihren Weg finden. In einem Truck sitzen 2 Sunnis drin. Sie liefern Nahrung und Medizin. Es ist eine sichere Route, schon seit Jahren. Es sind hier schon Hunderte gefahren. Sie denken auch nicht, dass was passiert, bis eine Landmine detoniert. Der Fahrer überlebt, es war unverletzt. Der Beifahrer nicht, er ist total zerfetzt. Der Truck ist überall voll mit Blut und in ihm, da kocht die Wut. Er denkt nur mehr nach und zieht sich zurück. Es ist das Gewissen, das ihn zerdrückt. Er muss nach Hause, psychisch labil. Nicht mehr das, was die Army will. Er steht vor dem Grab seines Kamerads. Er betet für ihn, dass sich Gott erbarmt. Er steht weinend da, weiß nicht, was er machen kann. 22 Jahre jung, doch schon ein gebrochener Mann.